Ja, hallo. Ich möchte uns nur kurz vorstellen. Ich bin der Seppi und mit mir gemeinsam redet jetzt der Roman. Wir sind die zwei, die auch zusätzlich zum Andi noch auf diese Plattform was auflegen dürfen. Und ganz zu Beginn möchte ich einmal kurz sagen, ich weiß nicht, wer Hedi Vare ist. Und jetzt übergebe ich an Roman. Hallo, ich bin der Roman und ich würde Seppi jetzt erklären, wer der Hedi Wari ist. Der Hedi Wari ist ein typischer Österreicher. Er ist Unternehmer, oder zumindest würde er es gern sein, aber er fängt nie irgendwas an. Er hat keinen Mut und er traut sich ja nie, ein Risiko einzugehen. Und ja, der typische Hedi Wari. Hätte er irgendwann einmal irgendwas riskiert, oft war er vielleicht vorne dabei, dort Plus machen, dort Gewinn machen, aber eben weil er immer denkt, ja, das ist mir zu viel Risiko, ne? Jetzt ist er nichts. Gut, danke Roman. Also hätte ich jetzt vorher nicht so blöd angefangen, dann wäre ich jetzt da besser da gestanden sozusagen. Ja, genau. Na gut, ich sehe gerade, der Andi will noch was Kurzes einbringen. Ja, ich dachte gern, was fragen, Seppi. Bist du der typische Hedivari? Was darfst denn du dazu sagen? Ja, ich bin mir da eigentlich nicht so sicher. Das ist eine Frage, die man sich gründlich überlegen sollte, bevor man darauf antwortet. Ich würde das einmal auf die Plattform stellen, okay? Okay, und die gleiche Frage geht natürlich auch an Roman, dass wir da nicht einseitig sind. Ja, früher war ich unsicher und unentschlossen, aber heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Gut, Andi noch ein Wort. Er winkt ab. Also sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.